Einheit 6. B. Übung 1a. Max Huber GmbH, Sie sprechen mit Frau Deutz? Guten Tag, mein Name ist Elham Sarif. Haben Sie 5 Minuten Zeit für mich? Ja, wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe Ihre Anzeige vom 1. Mai im Internet erst jetzt gelesen. In der Anzeige steht, ab sofort zu besetzen. Ist sie noch frei? Ja, wir haben sie noch nicht besetzt. Wir suchen noch eine Gärtnerin für unser Team. Ich komme aus dem Iran und bin 26 Jahre alt. Nach dem B1 Deutschkurs habe ich meine 2-jährige Umschulung zur Gärtnerin vor einem Monat erfolgreich abgeschlossen. Aber ich habe noch keine Berufserfahrung. Kann ich mich trotzdem bei Ihnen bewerben? Natürlich, gern. Wir würden Sie in alle Aufgabengebiete einarbeiten. Noch eine letzte Frage. Wann ist der nächste Einstellungstermin? Wir möchten die Stelle gern zum 1.6. besetzen. Vielen Dank für die Informationen. Ich schicke Ihnen dann morgen online meine Bewerbungsunterlagen. Auf Wiederhören!